Schwung, Kiste, Kiste, Schwung. Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslaufserie. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Einen schönen guten Tag. Hallo. Wir sind's. Zwei Deppen. Und wir sind hier mit einer kurzen. Hast du gesagt? Ja, ja, das ist eine kurze. Du hast gesagt, du hast was vorbereitet. Genau. Irgendwer hat unsere beiden bekannten Podcasts getrollt mit amüsanten Bewertungen auf Facebook. Ja. Und im Grunde handelt es sich da um Rezensionen für popkulturelle Produkte. Okay. Das eine war für Fluch der Karibik. Ja. Und das andere war, ich glaube, 50 Shades of Grey. Also die für die beiden Mädels hat man dann 50 Shades of Grey. Ah. Und so wurde ein Podcast auf einmal zu einem, was war es, Softporno mit Dornröschen Charakter oder so? Möglicherweise, ja. Und ich habe mir gedacht, ohne den Mädels zu nahe treten zu wollen, irgendwie kann ich mir die nicht im Softporno vorstellen. Ich habe mir auch immer gedacht, das ist ein ganz lustiges Phänomen eigentlich. Das könnte man tatsächlich mal mit Die Elite machen und da könnte man was spielen. Okay. Ich habe mal tatsächlich 4 Rezensionen rausgesucht für Produkte, die du soweit kennen solltest. Ja. Ich verrate auch gleich, es sind 3 Filme. Okay. Und es ist auch ein Videospiel dabei. Okay. Und ich lese dir einfach die Rezension davon vor. Ich habe sie allerdings so umgemodelt, dass du natürlich nicht den Namen des Produktes hast. Ja. Und auch Hauptdarsteller habe ich natürlich so ausgefadet, dass es nicht klar wird, was es ist genau. Okay. Aber irgendwie kommt man doch dahinter. Ja. Und das spielen wir jetzt, würde ich vorschlagen. Ja, ich werde zunehmend panisch, aber fang an. Also, Rezension Nummer 1. Es ist eine 4 von 5 Sterne Bewertung. Für einen Film. Okay. Der Rezensent schreibt, vorweg, ich habe Die Elite mit 8 im Kino gesehen. Es war mein erster Kinobesuch überhaupt. Der arme Kerl. Erstens, der Hauptpodcast. Aufarbeitung der Qualität natürlich 1A. Aber diese schrecklichen Änderungen sind unmöglich. Also er mochte Staffel 1, fand Staffel 2 aber ganz furchtbar. Über ein paar kann man vielleicht diskutieren, aber der Großteil der Änderungen, ob nun zugefügtes Material, geänderte Szenen oder sogar weggelassenes, sind völlig daneben. Wir haben Dolly doch nicht nachträglich rausgeschnitten, oder? Der Ton 5.1, klasse. Bis auf neue zugefügte Töne, die total nerven sind. Man kann uns in 5.1 hören? Zweitens, Extras, also das Original von damals. Ja. Der Podcast als solches, ganz klar Note 1. Ja. Und weiter unten schreibt dieser Mensch noch, also da habe ich ein bisschen was weggelassen, da spricht er irgendwie über die Verpackung von dieser DVD-Box. Ja. Also er hat es als DVD erstanden. Okay. Übrigens würde ich für die überarbeitete Version nur 2 Punkte geben, weil mehr ist dieses Zusammengeschnipsel mit schrecklichem computergenerierten Tönen nicht wert. Okay. Um welches Produkt handelt es sich? Darf ich Chewbacca dazu fragen? Du möchtest Chewbacca dazu fragen? Ja, vielleicht weiß der das. Keine Ahnung, ich würde jetzt spontan auf Star Wars gehen. Und welchen davon? Naja, die alte Trilogie, also 4 bis 6, und zwar in der Remastered oder wie auch immer diese Version heißt. Es ist tatsächlich nur ein Film, also. Ja, dann ist es, da sind ja überall 10 hinzugefügt worden. Das mit den Tönen habe ich jetzt nicht auf der Pfanne. 4? Ja, es ist tatsächlich 4. 4. Wobei tatsächlich 4 nicht schlimm war, fand ich, von den Tönen her. Das habe ich gar nicht. 5 oder 6 war eine Szene drin, die war viel störender, was den Ton anging. Das habe ich, ich bin ja von Natur aus schwerhörig. Und in Episode 6 ist ja diese in Jabbas Palast diese richtige fetzige Partynummer drin. Ja, stimmt. Die ist Kunite! Aua! Kunite! Oh mein Gott, ist das ein Schlaganfall? Ist das schon ein Schlaganfall? Außer CD, bleib bei mir. Bleib bei mir. Bitte sprich mit mir. Auf alle Fälle. Ja, also es war Episode 4. Episode 4. Woran hat man es gemerkt? Darüber, dass er sich über irgendwelche Remasters aufgeregt genau. hat. Und der Star Wars-Fan an und für sich ist ein bisschen empfindlich, was das Antasten von heiligem Material angeht. Genau, und er hat Star Wars mit 8 im Kino gesehen. da merkt man dann schon, wenn er das wirklich mit 8, damals 1977, im Kino gesehen hat. Dann ist er jetzt ein verbitterter alter weißer Mann. Genau. Und der verbitterte alte weiße Mann schreibt gerne verbitterte alte Rezensionen. Weil dann ist er jetzt dieses Jahr 50 geworden. Ja. Ja. So. Ja, 77, da war der, das ist der Jahrgang 69, 68, also. Ja. Genau. Ist durch die Institutionen marschiert und macht sich jetzt, hat jetzt Angst um seine Pfründe und schreibt deshalb bitte. Ja, wahrscheinlich haben seine Eltern quasi in den 68ern dann zu Adorno gevögelt und dann. Ach du Scheiße. Ja, in der Vorlesung vom Adorno. Es gibt kein richtiges Star Wars im Falschen. So, ein weiteres Film-Rezensionchen. Auch wiederum 4 von 5 Sterne. Ich habe nicht die besten rausgesucht, weil die besten sind meistens. Ja, ich merke das. Für die anderen beiden habe ich die beiden besten raus, also ja, habe ich auch gute rausgesucht. Aber hier habe ich dann nochmal einen 4 von 5 Sterne. Weil 4 von 5 sind ja auch immer so, da ist immer ein bisschen Kritik doch dabei. Da haben die dann noch was zu motzen. 4 von 5 Sterne. Der Podcast ist definitiv ein Muss. Ja, das sage ich seit Jahren. Die Geschichte ist zwar relativ einfach gestrickt, doch, ich erlaube mir diese Meinung. Kann aber dennoch den ganzen Film in ganzer Länge problemlos tragen und sehr fesseln. Ah, Bondage. Also die Geschichte ist einfach gestrickt, aber kann den Film tragen. Ja, kann fesseln. Also ich meine ja, klar, wenn du strickst, dann hast du automatisch was, womit du fesseln kannst. Haben wir da schon eine Idee, wo es hingeht? Nee, bislang noch nicht. Okay. Die Bildgewalt spricht im wahrsten Sinne des Wortes Bände. Bände ist in Anführungszeichen. Oh Gott. Was auch immer er damit meint. Eine Idee? Herr der Ringe. Nee. Etwas auch nur... Die Geschichte von Herr der Ringe ist doch nicht einfach gestrickt. Die Geschichte von Herr der Ringe ist kleinwüchsiger versucht, Ring in Vulkan zu schmeißen, weil der Böse die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Das ist sehr einfach gestrickt. Ja, und was ist mit diesem Elbenbrot? Was für ein Elbenbrot? Ja, und was ist mit den Zwergen? Warum sind die nicht mehr da? Es ist einfach gestrickt. Du hast nur Gut und Böse, nur Schwarz und Weiß. Also der Herr der Ringe ist prototypisch einer einfachen Geschichte. Ja, aber es gibt ja auch Böse, so die eigentlich gut sind, die aber unter dem Einfluss des Bösen stehen. Dementsprechend, nee, so einfach ist es nicht. Wer ist denn da gut und steht unter dem Einfluss vom Bösen? Der König von diesem einen Gondor. Ach so, nee, der ist wirklich böse. Der kaschiert das nur nachher wieder gut. Okay. Etwas nur, auch nur annähernd Vergleichbares fällt mir wirklich nicht ein. Ja. Also es ist ein Film mit einer einfach gestrickten Geschichte, die ihm aber so nicht einfällt. Das ist ja, das ist vor allen Dingen so viele Allgemeinplätzchen, wie der arme Kerl backt. Es ist vollkommen unerheblich, ob der Podcast in 3D oder 2D angehört wird. Also ob im Kino oder im Heimkino. Okay. Es ist einfach epochal. Epochal in Anführungszeichen. Anstatt in Großbuchstaben? Nein, in Anführungszeichen. Ja. Okay, es ist ein Film, der in 3D gedreht wurde. Na, es gibt ihn in 3D. Also es ist... So viel wissen wir schon mal, ja. Okay. Genau, und er ist epochal. Epochal. Aber einfach gestrickt. Einfach gestrickt. Das klingt ja fast nach einem James Cameron-Film. Das klingt doch mal gut. Auch so, jetzt kommt eine andere Rezension. Die hat auch einer geschrieben. Dann hat der Mensch noch... Oh Gott, Querverweise auf andere Rezensionen in einer Rezension, das ist ja... Nee, da kommt noch eine zweite Rezension, die ich auf diese, also die auch zum gleichen Produkt ist. Ach so. Auch sonst hat sich der Podcast beim erneuten Anhören als vielschichtiger erwiesen, also diese Person hat das nochmal geschaut. Ja. Also daheim als DVD wahrscheinlich dann. Okay, I get it. Als vielschichtiger erwiesen, als ich es in Erinnerung hatte. Tolle Bilder, gute Message, die Story ist auch in Ordnung. Ich dachte, das rundet das Ganze nochmal ab, die Story ist... Auch in Ordnung. Schön. Also epochaler Film, aber eigentlich einfach gestrickte Story. Also wirklich einfach gestrickte Story. Aber grandiose Bilder. Aber nicht Avatar, oder? Doch. Das ist Avatar, einer der schlechtesten Filme, die man sich so... Aber es ist schön, wie man James Cameron Filme schon an der Beschreibung erkennen kann. Ja, also ich hab mir ja Mühe gegeben, immer Sachen zu suchen, die so eindeutig am Ende doch rauskommen. Du hast ja gesehen, es ist Avatar. Also ich ja. So, jetzt wird es vielleicht schwieriger, weil das ist auch ein Film aus einer mehrteiligen Geschichte. Avatar geht ja weiter. Teil 2 kommt ja irgendwann. Du weißt, also der Avatar mit den Blauen hat nichts mit dem Avatar-Typen mit dem Pfeil-Tattoo auf der Stirn zu tun. Nee, aber es gibt nochmal einen Avatar-Film. Ach, ernsthaft? Ja, es wird noch. Brauchen wir das wirklich? Kriegen wir dann auch Titanic 2 demnächst? Nee, aber Avatar 2 ist ja, also es gibt ja eine Fortsetzung davon. Ach so, verrückt. So. Jetzt habe ich Angst. Du hast eine Katze auf dem Schoß und grinst wie ein Bösewicht. Kommen wir später noch dazu. Ja, Folge mal. Ich bind dich auch gleich vor meinen Bauch, dann bist du mein Mini-Me. Jo. Jetzt habe ich eine Rezension 5 von 5 Sternen für folgendes Produkt. Mhm. Für mich war dieser Podcast mit Zeilenende als Zeilenende eine Offenbarung. Ich sage ja, ich bin eine Offenbarung. Der Song von Price. What? Wer auch immer Price ist. Ja. Ich lese nur vor, was hier steht. Und das Viedo dazu lief im TV und Radio auf und ab. Okay. Es war eine düstere Comic-Verfilmung. Und dazu kam noch die sexy Marlena als Marlena. Allerdings liegt die wahre Größe des ersten richtigen Zeilenende-Abenteuers im Podcast. Die Serie aus der Vorzeit mal nicht mitgerechnet. Ah. Nicht bei ihrem Helden selbst. Was im Moment, erst jubelt er mich in jetzt, der von Zeilenende glaubwürdig dargestellt wird, sondern bei seinem Protagonisten. Ich dachte eigentlich immer, der Held ist der Protagonist. Ich dachte das ich auch. Ich dachte eigentlich immer, der Antagonist ist dann der Bösewicht. Aber na gut. Aushilfs-Jedi, genial verkörpert vom Aushilfs-Jedi. Bist du quasi mein Sidekick? Nee, ich bin ja quasi der Protagonist, aber eigentlich der Antagonist. Ach so, du bist so. Der Antagonist. Scheinbar, also es ist ja eigentlich ein Zeilenende-Abenteuer, aber ja. Es wird wohl... Aber der Protagonist ist der Aushilfs-Jedi. Ja, schon. Ja. Ja, wer ist es? Naja, von wem ist hier die Rede? Von welchem Film? Ich überlege gerade, ob ich wirklich einen Brustpanzer nötig habe, der mir einen Sixpack modelliert. Ich vermute mal, du sprichst von vom zweiten Nolan Batman. Also wer ist dann der Protagonist? The Dark Knight. Dann ist der Protagonist Batman und der Antagonist ist nämlich der Joker. Und welcher Joker wäre das denn? Der Heath Ledger Joker. Du bist in der richtigen Filmreihe, aber es ist das erste Abenteuer. Wie schon gesagt, es ist Batman aus dem Jahr 1989. Ach Gott, ach der Michael der Keaton. Tim Burton. Batman. Tim Burton, Michael Keaton. Und der Protagonist ist in dem Fall auch der Joker. In dem Fall gespielt von Jack Nicholson. Ja. Und das sexy Weibchen war Kim Basinger. Die hat in dem Film Catwoman gespielt? Nee, die hat in dem Film... Oder ist das ein Bett? Vicky irgendwas nur gespielt. Catwoman war später... War das nicht in dem zweiten Film? Die taucht auch mal auf. Es gibt ja mittlerweile so viele Filme. Und ich hatte das mal mit einer jungen Kollegin tatsächlich, 18 oder so. Der habe ich mal gesteckt. Die wollte mir nicht glauben, dass George Clooney mal Batman gespielt hat. Das war so jenseits ihrer Vorstellungskraft, weil sie es einfach nicht miterlebt hatte. Es gab ja mal, es gab ja, es war Michael Keaton, aber ja genau. Es gab den gab es auch zweimal. Der hat einmal den gab es zweimal. Genau, es gab den Jack Nicholson Joker und es gab den Danny DeVito Pinguin. Genau, und da war auch Catwoman dabei. Okay. Und das war Michelle Pfeiffer. War das nicht ein? Das war doch ein Val Kilmer Batman. Nein, das war Nicole Kidman, die dann. Hat die nicht Poison Ivy gespielt? Nein, Poison Ivy war Uma Thurman. Ah, meine Güte. Wir witteln uns gerade durch Batman. Ja, aber man... Siehst du mal, wie viele Batmans es gab, aber ich habe tatsächlich den 89er genommen. Man vergisst so leicht, wie viele Batmans es doch eigentlich gibt. Ja, und wer war dann Enigma? Also das war Jim Carrey. Genau. Und da gab es ja dann auch Harvey Two-Face, gespielt von Tommy Lee Jones. Ja. Der dann später. Ja, ja genau. Und dann gab es noch, dann darf nicht zu vergessen, Mr. Freeze. Mit seiner Rolle als Arnold Schwarzenegger. Ja. Was lieben wir ihn. Aber das, also man hätte diese Rezension eigentlich 1:1 auf The Dark Knight eigentlich umlegen können. Weil der auch im Wesentlichen davon lebt. Ja, aber es ist halt nicht das erste Abenteuer von ihm. Wobei hier ja auch davon die Sprache ist, dass die Serien ausgelagert wurden. Also dementsprechend, er spricht nicht von über die Serien zu so Adam West. Ja, gut. Und Adam West hatte ja auch noch einen Kinofilm. Ja, Batman hält die Welt in Atem. Genau, darf man nicht vergessen. Aber es war kein düsterer Comic. Sei ja albern. Es ist charmant, ja. Ja, Comic-Verfilmung mit Zack, Bumm und Pau. Richtig. Ach Gott. Tatsächlich nach wie vor meine Lieblings-Batman-Variante. Pau. Ja. Was war denn? Da waren aber fünf dabei. Da waren vier Bösewichte dabei. Da war der Riddler dabei, da war der Pinguin dabei, da war der Joker dabei und da war Catwoman dabei. Ja. Genau. Da war Catwoman so richtig billig verführerisch. Miau. Aber trotzdem dreimal überzeugender als Halle Berry im Einzelabenteuer. Und es war George Romero? Ich weiß nicht. Wie heißt denn der nicht? George Romero. Der George Romero ist so ein Videospiel-Fuzzi. Der diesen Schnäuzer nur so rudimentär abgemacht hat und dann unter der Bemalung des Jokers dann tatsächlich noch diesen Schnäuzer sichtbar hat. Man weiß es nicht. Gut, wir kommen zu einer weiteren Rezension, dieses Mal für ein Videospiel. Oh. Da wird es jetzt natürlich spannend, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, aber. Es ist die Elite, das Spiel. Unser ganz persönliches Jump'n'Run. Nee, es ist die Elite, das Spiel zum Film, zum Podcast. Du Scheiße. Nein, also. 5 von 5 Sternen. Die Installation dauert wirklich 10 Minuten. Ja. Die längste von allen Podcasts, die ich hörte. Also die längste Installation von allen Podcasts, die er hört. Okay. Ja, das stimmt. Qualität hat ihre Zeit. 10 Minuten oder so. Bin halt Wäsche aufhängen gegangen. Nein. Das schreibt er. Also ich frage mich ja manchmal immer echt, was in Menschen vorgeht, wenn die sowas in Rezensionen schreiben. Ja, das ist einen Podcast hatte ich, einen Bug hatte ich im Podcast auch. Einmal, als ich von der Karte, wo die Kirche und Krämerladen sind, bin ich zur anderen Stadtkarte gegangen, hatte ich einen schwarzen Bildschirm. Aber der Mauszeiger war noch da. Ja, und dann hatte ich 1 Aussetzer im Wörterbuch. Bin ich froh, dass der Podcast einen Autosave hat. Ja. Danach hat alles geklappt. Super. Danach hatte ich keinen Bug mehr. Das ist erfreulich. Aber wie oft bei den alten Podcasts ist mal das Spiel hängen geblieben oder der Computer abgestürzt. Ja. Vielleicht ist das ein Extra, um ein Oldschool-Feeling zu bekommen. Mhm. Ich sehe das nicht so schlimm. Wir müssen kurz unseren Redaktionsassistenten davon abhalten, das Mikrofon aufzufressen. Ja, Moritz ist wieder da. Genau. Okay, also es ist nicht so schlimm mit den Bugs und den Abstürzen, ja. Weil so ein nostalgisches Gefühl. Das kommt wohl ein nostalgisches Gefühl bei ihm auf. Ja, das ist doch schön. Wir haben ja auch nostalgische Gefühle mit dem Moritz. Wirklich gut habe ich den fließenden Übergang zwischen alter und jetziger Grafik gefunden. Okay. Drück einfach Select. Ja. Ja. Da sind wirklich die alten Erinnerungen gekommen. Mann, damals, was das dies eine gute Grafik war. Und jetzt ist es nur noch ein Pixel Salat. Okay. Ich bin jetzt irgendwie, ich bin ein bisschen verwirrt. Weil er sagt, es muss installieren. Er spricht aber auch von der Select-Taste. Das heißt, wir sprechen über ein Konsolenspiel. Eigentlich. Weil ich keine Select-Taste an meiner Tastatur habe. Ich weiß nicht, wo er Select drückt. Vielleicht hat er einen Game-Controller an seinem Rechner. Na gut, dann zockt er mit dem Gamepad. Ja. Okay, also wir sprechen auf jeden Fall von einer Wiederauflage von einem Klassiker. Da ist ja in letzter Zeit einiges passiert, dass sie remastern. Was ist denn remastert worden? Es gab... Siedler ist remastered worden, aber das dauert keine 10 Minuten zu installieren. Baldur's Gate ist remastered worden. Und es ist, also dieses mit dem Kirche und Krämerladen, das spricht auch dafür, dass es... Es muss ein RPG gewesen sein dann, oder? Ja, ich würde es jetzt nicht als RPG... Oder ein Adventure mit Rollenspielelementen. Ja, mit humorigen Rollenspielelementen. Geht es da um Piraten? Ist es remastered worden? Ja, es ist remastered worden. Okay, dann sprechen wir von Monkey Island, oder? Genau, wir reden von Monkey Island 1. Ja, wunderbar. Und ich hab mich gekringelt, weil die Installation dauert wirklich 10 Minuten. Ja. Hä? Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls, also mit dem Deutsch gewinnt er keinen Wortgewandtheits-Battle in. Vor allem das Schöne ist, wenn die Remastered-Variante auf deinem momentanen PC regelmäßig abschmiert, dann hat es nichts mit Nostalgiegefühlen zu tun, sondern einfach nur damit, entweder du hast das Spiel noch nicht gepatcht wahrscheinlich. Mhm. Oder du hast eine Kackkiste. Ja, wahrscheinlich hat er versucht, die Remastered-Variante auf seinem Original 386er zu installieren. Oh, das könnte natürlich sportlich enden. Das könnte unter Umständen sportlich enden. Aber das haben sie auch geremastert. Ich habe ja. Ja, sie haben es geremastert. Sie haben ja sogar zwei geremastert. Okay. Also die gibt es ja sogar gebundelt zu kaufen, glaube ich. Ah, vielleicht doch mal eine Investition mit. Ich habe jetzt letztens. Ich hätte es sogar original noch daheim rumliegen können. Falls ich habe jetzt nämlich letztens, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe irgendwo Menschen gehört, die über Command & Conquer gesprochen haben. Das jetzt letzte Woche und dann gehe ich online und dachte mir, es wäre eigentlich cool, das mal wieder zu spielen. Gibt's das irgendwo mittlerweile? Fällt's vom LKW? Und dann stolper ich über eine Pressemitteilung, dass sie das jetzt auch remastern wollen. Und zwar die komplette Reihe, inklusive der Alarmstufe Rot-Reihe. Es gab doch letztens so ein Orange-Pack, wo du, keine Ahnung, für einen Zehner irgendwie so alles bekommen hast. Also. Mhm. Sogar Zero Hours in Generals, also es war so. Nicht schlecht. Ja, sie wollen es jetzt jedenfalls neu und hübsch machen, dass es auch alles sauber auf neuen Kisten läuft. Und wie das CNC Renegade auch nochmal. Das war der Shooter, ne? Genau. Ja, sowas spiele ich ja nicht. Nein, Moritz, nein, du bleibst unten. Jawohl. Wie lange haben wir denn eigentlich schon? Wir haben jetzt 21 Minuten, da wollen wir noch eine halbe Stunde voll machen. Wollen wir das? Ja, also, so wie bei Talk 30 to me, also Talk 30 minutes to me. Ja, dann müssen wir aber brutal schneiden nach den 30 Minuten. Nee, Notfall, ja. Ja, dann. Wir hatten doch mit Talk 30 to me mal so einen Spaß, dass die ein Spielchen vorgestellt hatten. Ja. Dann spielen wir heute eine Runde noch von diesem Spielchen. Ja, dann. Spiel. Wir müssen es kurz erklären. Einer von uns beiden ist der Personaler, der andere macht das Vorstellungsgespräch und ja. Er weiß aber nicht, worauf er sich eigentlich beworben hat. Okay, ja. Willst du Personaler sein? Willst du? Ich möchte bitte gerne kein Personaler sein. Gut, dann musst du das Vorstellungsgespräch machen. Ich weiß, was du jetzt für einen Beruf hast. Ja. Wir werden natürlich den Beruf, wir haben ihn aufgeschrieben, wir werden diesen Beruf vor dieses Bit gleich davor schneiden, an dieser einen Stelle. Architekt für Bahnhöfe. So, jetzt wissen unsere Hörer schon, was es ist. Und du musst dich jetzt, vorstellen. Ich muss mich vorstellen. Genau, und du musst natürlich drauf kommen, wofür du dich eigentlich beworben hast. Ja, ich weiß, wir haben das, glaube ich, schon mal gespielt in grauer Vorzeit. Genau, in Erinnerung an Talk 30 to me, was auch immer aus diesem Podcast wurde. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ihn, glaube ich, nie mehr so wirklich. Okay. So, grüß Gott. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Ja, dann stellen Sie sich doch mal vor und erwähnen sofort mal so ein bisschen, was Ihre großen Qualifikationen sind. Also, was qualifiziert Sie denn für diesen Job? Ja, mein Name ist Ende, Zeilenende. Mich qualifiziert für den Job, dass ich für die Branche brenne. Ich wollte schon als kleines Kind hier arbeiten und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben. Ich habe die Stellenausschreibung gesehen und dachte mir, das passt. Da muss ich mich drauf bewerben. Also, Sie brennen für diesen Job? Ja. Das ist jetzt aber nicht so optimal, oder sehen Sie das? Sehen Sie schon Feuer so als Ihr Element? Nein, nur das innere Feuer. Das innere Feuer. Also, Sie sind da so richtig... Ja, engagiert. Nennen Sie es engagiert. Wie gehen Sie denn mit anderen Elementen in dem Fall um? Also, wie sehen Sie zum Beispiel Wasser in Bezug auf Ihren zukünftigen Job? Naja, also ich, gerade wenn man mit heißen Situationen zu tun hat, dann ist Trinken natürlich sehr wichtig. Ich habe ja so ein gratis Wasserspender, total super. Aber ja, ansonsten kann ich eigentlich mit jedem Element, also ich trotze allen Elementen, ich trotze nicht nur Feuer, ich trotze auch Wasser und Wind und Wetter und Eisesglätte trotze ich auch. Ich mag Elemente. Elemente sind super. Okay, haben Sie denn schon Erfahrung in dem Bereich gemacht? Also haben Sie da irgendwelche mit welchen der Referenzen? Mit welchen Nein, also der Elemente? Für diesen Job, den Sie jetzt beworben haben, haben Sie da irgendwelche Referenzen? Können Sie da irgendwas vorweisen? Haben Sie da irgendwas schon? Naja, also ich bin ja großer Experte in Sachen Lagerfeuern. Also Sie haben es doch mit Feuer irgendwie. Sind Sie sich sicher, dass Sie den Job wirklich haben möchten? Ja, ich war immer derjenige, der noch einen Sandeimer daneben gestellt hat. Okay. Wenn so Maifeuer war, dann war ich immer sehr auf die Sicherheit bedacht. Das ist, ja, und ansonsten, ich meine, ich habe auch viel Erfahrung darin, Rauch einzuatmen. Also das stört mich auch überhaupt nicht. Okay. Und ich glaube, das sind gute Basisqualifikationen, finden Sie nicht auch? Ja, aber Sie sind ja meistens dann zukünftig nicht mehr dort vor Ort, sondern Sie sind ja in Ihrem Büro vermutlich, oder? Wollen Sie dann dort hingehen und da Rauch wegatmen, wenn da irgendwas passiert? Ja, zumindest immer an der vordersten Front, wissen Sie doch. Ich muss ja immer wissen, was passiert. Ja, aber sollte Ihr Konzept nicht möglicherweise jegliche Problematik erstmal verhindern? Ja, aber man sollte immer für den Worst Case planen. Ja, sind Sie denn, wo haben Sie denn jetzt tatsächlich studiert? Waren Sie so an einer richtigen Hochschule, so einer richtigen Universität, oder haben Sie das eher so über den zweiten Bildungsweg gemacht, oder waren Sie an einer Fachhochschule? Ich habe an der Universität studiert. Und zwar 12 Semester lang und mit Abschluss und Promotionen und summa cum laude und überhaupt. Darf ich Sie was Privates fragen? Sind Sie eher der Typ für Feuerzeug oder eher für Streichhölzer? Sie sagten ja, Sie atmen Rauch ein. Sind Sie eher der Typ für Streichhölzer oder eher für Feuerzeug? Feuerzeuge. Okay. Ganz klar. Es ist viel einfacher. Okay, das heißt, Sie hatten auch... das liegt daran, weil Sie nie Streichhölzer zur Hand hatten oder weil Sie die anderweitig gebraucht haben? Weil in den Clubs, in denen ich verkehre, keine ausliegen. Aha. Sie haben die aber auch beruflich nie gebraucht? Bislang nicht. Bislang bin ich immer mit Feuerzeugen... gut durchgekommen und ja, ansonsten machen wir heutzutage alles am Computer. Also selbst Modelle für Ausstellungen haben Sie noch nie... also die drucken Sie einfach nur aus und dann basteln Sie das mit Papier, oder wie basteln Sie das? Meistens... Oh, fuck. Also wenn ich Modelle bastel, dann also am liebsten eigentlich so Drahtgitter, die ich dann so mit Pappmaché bislang eingekleistert habe. Aber ich denke, man sollte ja mit den Aufgaben wachsen, und das ist jetzt nicht so filigran, und ich besitze schon sehr viel Fingerspitzengefühl. Das sind so meine Erfahrungen bislang, oder natürlich irgendwelche Revell, klassische Modellbaukästen, so eher Freiformen bislang nicht, aber wie gesagt, man sollte ja mit seinen Aufgaben wachsen. Wie würden Sie denn den Flughafen in Berlin beispielsweise beurteilen, mit Ihrer fachlichen Kenntnis? Also von der Modellierung beispielsweise. Ja, also ich würde sagen, der ist ganz schlecht modelliert worden, weil man den irgendwie in Berlin geplant hat und nicht in München. Da hätte das funktioniert. Okay. Oder wie würden Sie beispielsweise solche Verzögerungen wie in Stuttgart oder in Hamburg, jetzt mit der Elbphilharmonie oder mit dem Stuttgarter Bahnhof, wie würden Sie denn das beurteilen, so von der Modellierung her? Also was ist da schiefgelaufen, möglicherweise schon in der Modellphase? Wie gesagt, das Problem ist, dass all diese Projekte nicht in München entstanden sind, wo jahrelang ein Ministerpräsident gesessen hat, der sich mit Modellen auskannte, wenn auch nur mit Eisenbahnmodellen. Der hatte da sehr viel mehr Verständnis für unsere Bedürfnisse, und die Politik hat im Prinzip immer Steine in den Weg gelegt bei der Modellierung des Ganzen. Also du weißt, wofür du dich hier bewirbst? Ich hatte einen Verdacht, und das hat sich dann wieder erledigt. Es war? Ich dachte ja erst, dass ich Feuerwehrmann sei. Nee. Dann war ich bei, dass ich irgend so ein Mensch bin, der Modelle aus Streichhölzern baut. Und jetzt hoffe ich, dass ich Architekt oder Brandschutzbeauftragter bin. Architekt für Bahnhöfe. Oh Gott. Ich wäre jetzt noch auf die Eisenbahner raus, aber ich glaube, da sind wir jetzt. Du hattest gerade mit Stoiber so den richtigen Schwung drin und da dachte ich, dann nehme ich doch die Gelegenheit mit. Hör auf mich zu triggern. So, und wir nehmen jetzt mit Schwung. Ja. Gehen wir in die Kiste. Nee, in den Feierabend. Tschüss. Tschüss.